Langsam renkte sich das Leben bei uns wieder ein. Der Alltag wollte sein Recht. Ich ging wieder zur Schule, bereitete mich auf das Abitur vor, schrieb eine große Hausarbeit über Hans Grimm und den völkischen Lebensraum. Mein Vater fuhr wieder 8.23 Uhr ins Kultusministerium und brachte viele Akten nach Hause, die Kunst betrafen, und meine Mutter kochte jetzt aufmerksamer und schmackhafter als je zuvor. Und nachmittags gingen wir abwechselnd ins Westend-Krankenhaus und besuchten unser todkrankes Kind, immerhin 21 Jahre alt. Es war eine bewegende Erweiterung unseres Lebensraums. Nie sind wir so oft aus Eichkamp herausgekommen. Etwas fehlte uns zu Hause gewiss, aber dafür hatten wir jetzt in Charlottenburg ein hohes und helles Zimmer, von dem deutlich die Schauer einer anderen Welt ausgingen. Wir fuhren mit der S-Bahn, aber diese Bahnfahrten glichen eher stillen Wallfahrten nach Lourdes oder Konnersreuth. Meine Mutter sprach jetzt öfters von der Therese. Ich wusste nie, ob sie die von Avila, die von Lisieux oder die von Konnersreuth meinte. Das Mysterium des Blutes beschäftigte uns, das Mysterium des Leidens wollte ergründet werden, und zu den Büchern des Kaplan Fasel kamen jetzt Schriften, die über den Fall Konnersreuth berichteten. Da hatte man es ja erlebt, wie leicht bei Mädchen Leiden in Blut übertreten kann. Es war ein Mysterium, wie ich nun immer öfters zu hören bekam. Das Wort war mir neu, ich schlug es im Lexikon nach und sah, die Sache nahm ganz überraschend eine religiöse Wendung. Eigentlich war Ursulas Krankenzimmer für geistliche Verklärung wenig geeignet. Sie lag in der Frauenabteilung Station B, 5. Stock, Zimmer 23. Es roch überall nach Arzt im Westend-Krankenhaus. Man musste sich am Empfang umständlich ausweisen, musste peinliche Besuchzeiten einhalten, hatte mit störrischen Schwestern zu kämpfen. Auch war der Fußboden oben so blank und strahlend poliert, dass man durch die langen Flure nur ganz vorsichtig stelzen konnte. Ursula lag in einem hohen weißen Emaillebett, seltsam verpackt und verschnürt. Viele Apparate umstanden ihr Bett, viele Gläser auf den Apparaten führten mit vielen braunen Schläuchen in ihr Bett. Offenbar wurde sie künstlich ernährt und musste auch künstlich entleert werden. Die ganze verborgene Sphäre des Unterleibes, die bei uns immer als niedrig und schmutzig empfunden wurde, war nun in Kunst übergegangen, war reine Kunst der Ärzte geworden. Und unter diesem Kunstgriff blühte ihr Antlitz umso anmutiger und schöner auf. Die lag da wie eine Entrückte, konnte jetzt wieder etwas sprechen. Leise und stoßweise kamen Worte aus ihrem verschorften Mund. Und wie alle Selbstmörder, die noch einmal zum Leben erwachen, bereute sie jetzt ihre Tat. Sie zeigte eine stumme Entschlossenheit, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Und die Ärzte bestätigten ihr diese Hoffnung. Gewiss, ganz sicher, in 3 oder 4 Wochen wäre sie wieder zu Hause. Vielleicht im Rollstuhl, das müsste man vorläufig in Kauf nehmen. Ursula machte also eine deutliche Phase der Regeneration durch, und diese Zeit vitaler Erholung brachte meine Mutter auf die rettende Idee. Sie hatte beschlossen, dass Ursula konvertieren müsse. Dieser Montag, so sagte sie manchmal beim Essen, sei ein deutlicher Wink des Himmels gewesen. Vieles sei in unserer Familie versäumt worden. Vieles sei schon bei der Eheschließung sträflich vernachlässigt worden. Sie hatte ja als Katholikin ohne den Segen ihrer Kirche geheiratet. Und Ursulas Sterbezimmer in Charlottenburg gab ihr jetzt jenes kräftige Stück moralischer Überlegenheit, das zur Revision so früher und schwerwiegender Fehler notwendig ist. Meinem Vater war das im Grunde gleichgültig. Ihn interessierte Religion so oder anders nicht. Es war wohl mehr seine Mutter gewesen, die auf jene hartnäckige Weise verstockter Altprotestanten diese geistliche Demütigung ihrer katholischen Schwiegertochter verlangt hatte. Das war lange her. Es war am Tag des Kriegsausbruches 1914 gewesen. Seine evangelische Mutter war tot, war in Buko in der Märkischen Schweiz seit 1931 selig begraben, und das Katholische, seit langem unterdrückt, dominierte nun plötzlich im Angesicht unserer Heimsuchung. Vieles sollte nun revidiert werden. So machte sich meine Mutter an den Nachmittagen, da sie besuchsfrei hatte, auf die Suche, um geistlichen Beistand zu holen. Die Sache erwies sich als äußerst delikat. Einerseits bestand meine Mutter darauf, dass es nur bessere Herren sein dürften, Würdenträger von höherem Rang und möglichst Ordenspriester, keine profanen Weltgeistlichen, die mit ihren Haushälterinnen und vielen Berliner Gemeindemitgliedern ein gewöhnliches und zweifelhaftes Weltleben führten. Andererseits erwiesen sich gerade diese Herren von theologischem Rang als äußerst störrisch. mürrisch, die Domprälaten und Monsignores, zu denen meine Mutter mühelos Zutritt fand, die geistlichen Ordensvorsteher und Patres, zuckten immer etwas zusammen, wenn sie nach manchem gediegenem Wort etwas von Selbstmord hörten. Das sei eine schwierige Sache, so wurde ihr beschieden, die Kirche, die heilige Mutter, verlange von ihren Kindern volle geistige Klarheit für so schwerwiegende Schritte und auch gesundheitliche Intaktheit sei eigentlich vonnöten. Aber auch meine Mutter hatte inzwischen, sie hatte in den Abendstunden, wo man früher bei uns den Lokalanzeiger aufschlug, in frommen Büchern geblättert und war auf ein Wort gestoßen, das sie nun zu ihren Gunsten heranzog. Sie hatte sich in einer Kröner-Taschenausgabe die Bekenntnisse des heiligen Augustinus gekauft. Die kosteten 2,80 Mark und las des Abends aufmerksam darin. Da war sie auf ein Wort gestoßen, das ihr passend erschien, wie ein Schlüssel in das Herz der Kirche und ihrer Tochter. Das Wort hieß Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Das arme Kind, unsere Ursel, sagte sie jetzt gern, ihr unruhiges Herz, im Grunde hat sie doch Gott gesucht. Es passte wirklich, ich weiß nicht, in wie viele Kirchen und Kapellen, Ordensniederlassungen und kirchliche Ämter zwischen Friedrichstraße und Grunewald meine Mutter damals eilte. Sie zeigte eine außerordentliche Aktivität und Beschlagenheit in katholischen Sachen. Eines Abends kam sie so gegen 6 Uhr still triumphierend nach Hause, legte ihre schwarze Handtasche befriedigt in unseren Barockschrank, schloss den schweren Schlüssel 2-mal herum, zog ihn ab, verschloss diesen Schlüssel im Schreibtisch meines Vaters, zog auch den Schreibtischschlüssel ab und legte ihn in unsere Anrichte und erklärte, während sie die Anrichte verschloss, es sei jetzt alles geregelt, Pater Ambrosius von den Salesianern werde morgen ins Krankenhaus schauen. Pater Ambrosius war ein kleiner, freundlicher Herr mit Glatze, der etwas nach außen schielte, aber gewöhnlich sah man das nicht. Er trug eine schwarze Kutte, hatte ein Käppchen auf dem Schädel, hielt die Augen niedergeschlagen und stammte irgendwie aus Zehlendorf. Sein Mutterhaus war in Freilassing bei Salzburg. Eigentlich war er nicht vornehm genug für unseren Fall. Auch an spiritueller Erwähltheit schien es ihm zu fehlen. Er zeigte eine eigentümliche Art von theologischer Hartnäckigkeit und wollte erst einen umständlichen Konvertitenunterricht beginnen, brachte den Katechismus mit und belehrte das sterbende Kind aus Eichkamp über das Woher und Wohin und Wozu und Warum der Welt im Allgemeinen, über die Absichten des Schöpfers, die an sich gut und rein waren und wie es dann alles durch Eva so anders gelaufen sei. Das vergrämte meine Mutter. Nur keine Umstände, jetzt sagte die manchmal temperamentvoll, nur Dalli, es kommt doch nur auf den Geist an. In der Tat war Gefahr im Verzuge, ihre Tochter blühte unter der künstlichen Ernährung und Entleerung noch immer ein wenig auf, aber die Röte und Schönheit in ihrem Gesicht waren schon von der bösen Anmut des Todes gezeichnet. Und auch die Ärzte stellten nun, wo ein geistlicher Mann das Regiment zu übernehmen begann, im Krankenhaus langsam ihre Hilfe ein und sagten betreten, es könne nun täglich zu Ende gehen, ihre Macht sei am Ende. Ein anderer Arzt muss kommen, rief meine Mutter und meinte damit nicht Pater Ambrosius, sondern Jesus, wir schwammen damals in einem Meer von Gläubigkeit. Am 11. April 38, es war ein Dienstag, 10 Uhr vormittags, kam der andere. Zimmer 23 war zu einer kleinen, blühenden Kapelle verwandelt. Es roch nicht mehr nach Arzt, es roch überall katholisch, viele Blumen im Zimmer, Heiligenbilder an der Wand, ein kleiner Weihwasserkessel neben der Tür. In der Ecke war ein richtiger Altar aufgebaut mit Kerzen und Kruzifix und das Stückchen Altarstein, Märtyrergebein, das nach römischer Sitte notwendig ist, brachte Pater Ambrosius in einer schwarzen Ledertasche mit, die er wie ein Wochenendköfferchen ungemein praktisch mit vielen sakralen Utensilien für alle Fälle ausstaffiert hatte. Daraus entnahm er die heiligen Geräte, die zur Spendung der Taufe, der anschließenden Beichte, der anschließenden Messe, nebst heiliger Kommunion und der anschließenden letzten Ölung vonnöten waren. Ich war erstaunt und verblüfft über so viele Riten aus Zehlendorf. Hier wurden 4 Sakramente auf einmal gespendet und wenn meine Mutter im Range eines Bischofs hätte wählen dürfen, hätte es vielleicht noch die Firmung geben können. Die Gnade war grenzenlos. Sie brach über die Sünderin aus Eichkamp wie ein Sturzbach herein und wusch sie wundersam rein. Dazu sang Pater Ambrosius, tauschte mit einem Messdiener Texte aus, legte neue Gewänder an, ließ Wasser über Ursels Stirn laufen, legte eine Stola und Bücher bereit, betete lange und rührte später ein Öl an und dazwischen gab es viel Weihrauch, Klingeln und Kerzenlicht. Auch waren Tränen jetzt angebracht, Tränen der Trauer und der Seligkeit. Eine Weile hatten wir alle herauszugehen. Wahrscheinlich wurde jetzt Beichte gehört, und ich versuchte mir vorzustellen, was sie nun alles sagen würde, wie oft gestohlen und heimlich genascht, wie oft unartig gewesen und Unkeusches gedacht. Es war nicht auszudenken. Ich stand am Flurfenster, blickte starr auf den Straßenverkehr. Unten liefen die Menschen, als sei nie etwas geschehen, Hausfrauen und SA-Leute, viele junge Soldaten der Luftwaffe und ältere Männer, manche mit Hunden. Charlottenburg lebte weiter. Meine Mutter hielt jetzt einen Rosenkranz in der Hand und schluchzte manchmal. Man wusste nicht, ob man auf einer Hochzeit oder auf einer Beerdigung war, aber richtig gesehen war es eine Taufe, das Fest unserer zweiten Geburt und in unserem besonderen Fall doch ein Fest der seligen Trauer. Auch Pater Ambrosius hatte von Felix Culpa gesprochen, so schlage zuletzt alles zum Guten aus, und er hatte einen Dichter zitiert, den wir nicht kannten: Jeder Schmerz entlässt uns reicher, preise die geweihte Not. Sie ist tot, sie ist tot, sie ist gestern selig entschlafen. Sie hat sich nicht wehren können gegen böse Vergiftung, sie hat sich nicht wehren können gegen fromme Verklärung. Nun liegt sie da, starr und steif und weiß, und ein Geruch von Heiligkeit strömt von ihr aus. Sie ist uns allen vorangegangen und wird nun wohl in den Himmel fahren. Ihre Augen sind fromm geschlossen, ihr Mund ist geschlossen, ein Rosenkranz wurde um ihre gefalteten Hände wie eine zarte Fessel geschlungen, Fesseln der Liebe, keiner wird sie ihr lösen. Sie ist durch den Balsam des Glaubens zu einer Braut Christi gewandelt und liegt doch da wie ein schweres Paket des Schweigens, verschlossen, versiegelt und zart verschnürt. So liegen ägyptische Königstöchter auf ihren Bahren, mit Holz und Farben, mit Wachs und Bandagen, zu Masken der Ewigkeit aufbereitet. Sie haben dich zugemacht, sie haben dich versiegelt, sie haben dich mit den Bandagen des Glaubens hochstilisiert, sie haben dich verklärt und werden dich jetzt wie die Johanna der Schlachthöfe ruckartig hochziehen am Galgen des Glaubens zu ihrem letzten Triumph. Deutsche Oper in Charlottenburg, links steht die Kirche und rechts das Bürgertum, und beide werden nun in bewegten Chören einstimmen in das Fest, das heißt Tod und Verklärung, Gloriole und Kanonisierung der kleinen Heiligen aus Eichkamp. Halt dich nur fest an diesen Bändern, es zerfiele sonst alles. In dir ist doch alles kaputt, dein Leib ist zermatscht, die Nieren sind Brei und haben das Herz mit Haaren überflutet. Zwischen den Därmen und dem Geschlecht hatte es begonnen. Warum sagst du es nicht? Sage es doch. Es hat nie gestimmt, alles war furchtbar, war schrecklich und das Leben bei euch eine immerwährende Qual. Warum sagst du es nicht? Dieser Boden war schlecht, war mürbe, war faul und modrig. Aus Eichkamps Häusern können jetzt nur die giftigen Pflanzen des Todes erwachsen. Es war so viel Angst in dir, und du warst immer allein, alles war so eng, so starr und wie festgeschnallt, und später, als du dann älter wurdest, spürtest du etwas wie Liebe in dir und wusstest nicht, wohin, abscheuliche Erfahrung, mit 17 nicht wissen, wohin damit, du warst vermauert, eingekerkert im Gefängnis deines Leibes, du spürtest Liebe und wusstest nicht, wohin du sie bringen solltest. Es war kein Pol, der das anzog, keine Richtung, in die das wollte, kein Fenster, durch das man nach draußen sehen konnte, es gab keine Tür in Eichkamp, die man aufstoßen konnte. Alles war in dir zu. Du bist ertrunken in dieser Jugend, erstickt, verreckt an deiner Kraft. Vielleicht hättest du einen Mann gebraucht und viele Kinder. Das wäre ein Ausweg gewesen. Aber du konntest nicht mehr aus dir heraus. Diese Welt da draußen, dieser Vater, diese Mutter, die wolltest du nicht. Ich verstehe das wohl. Es muss eine Erlösung sein, aus solchen Gefängnissen wegzusterben. Es muss eine Hoffnung gewesen sein, als du zum ersten Mal das Röllchen mit dem Totenkopf sahst. Ich stelle es mir vor, eine ungeheure Hoffnung, dass nun etwas geschehen würde. So steigt das Nichts aus der Tiefe empor, schlägt sich wie Feuchtigkeit durch die Wände der Generationen, frisst sich ein ins Fleisch der Kinder und bricht plötzlich aus. Man nennt das eine Tragödie. Aber bei uns wurde eher ein Familienfest daraus, eine mediokre Komödie der Nächstenliebe. Am Tag nach ihrem Tod setzte sich meine Mutter an unseren kleinen, schwarz lackierten Schreibtisch und gab der Öffentlichkeit Kunde von dem, was uns betroffen hatte. Sie telefonierte mit Zeitungen und Druckereien, gab präzise Inserate auf, ließ viele schwarz umränderte Briefbotschaften drucken, die unser Unglück rasch in die Welt trugen. Sie hatte 3 Seelenämter bestellt und rief unsere Verwandtschaft zum Fest der Bestattung. Es sollte trotz allem ein Fest der Gnade werden. Gemeinsam mit Pater Ambrosius waren meine Eltern zu der Erkenntnis gekommen, dass Ursula im ehrwürdigen Stande der Jungfräulichkeit in die Ewigkeit eingegangen war. Schon damals beklagte man, dass dies immer seltener werde. Sie gehörte also mit zu den unschuldigen Kindern. Sie war eine Virgo intacta, wie meine Mutter mit geistlicher Hilfe feststellen konnte. Und eine ganze Weile begriff ich nicht, warum sie dieses seltsame Wort jetzt überall anbrachte. Sie erzählte es den Nachbarn und den Ärzten, sie verbreitete es im Blumengeschäft und beriet sich mit den Steinmetzen darüber, dass es sich hier um den besonderen Fall einer Intakta handle. Offenbar war sie nie schmutzig geworden. Mir klang das Wort seltsam im Ohr. Ich kannte Zweitakter und Viertakter. Ich hörte die vielen harten A's darin wie scharfe Hammerschläge und musste wieder im Lexikon blättern, bis ich begriff, dass es hier nicht um Technisches ging. In der Tat waren die Vorteile bestechend. Pater Ambrosius hatte uns auf die ehrwürdige Sitte der Kirche verwiesen, dass Virgines intacte vor Gott wie unschuldige Kinder gelten und deshalb auch wie richtige Kinder Anspruch auf weißes Begräbnis hätten. Hier sei nur Freude und himmlischer Jubel am Platz und die Sache mit dem weißen Sarg und dem silbergeschmückten Jungfrauenkranz darauf bewegte uns tief und machte uns nachdenklich. Jetzt bewies es sich doch, wie einträglich es war, nicht mit Männern zu schlafen. Ursula würde selig und weiß, fast wie eine Nonne der Ewigkeit entgegenschlafen, und wieder erwies sich das Wort des Dichters, preise die geweihte Not. Und wenige Tage später kamen sie dann alle, die wir zusammengerufen hatten. Sie kamen aus Grünberg und Neuzelle, aus Gloger und Glatz und brachten mit schwarz umflorten Hüten und dicken Koffern viel schlesisches Mitgefühl mit. Es kamen Onkel Hans und Tante Anna aus Neuzelle. Sie brachten aus ihrem Kolonialwarenladen in der Adolf-Hitler-Straße einen Geruch von Zimt und Gemütlichkeit nach Berlin. Es kam Onkel Oswald aus Grünberg, der saure Ossi genannt, weil er von dem sauren Grünberg Wein, dem er heimlich hörig war, ein heiter, vergrämtes Junggesellengesicht bekommen hatte. Es kamen die feineren Flickschuhs aus Frankfurt-Oder, die in einem immerwährenden Zwist mit ihrem Pfarrherrn lebten und mit dem zuständigen Ordinariat darüber eine bedeutsame Korrespondenz führten. Und es kam Lehrer Hermann mit Frau Gertrude aus Glatz, die hatten 10 Kinder zu Hause und alle waren katholisch, wirkten warm und rundlich, stellten ihre Koffer gebieterisch in unseren engen Flur, suchten an den Wänden nach Weihwasserbecken, die bei uns fehlten, und verlangten dringend, die früh Entschlafene zu sehen. Dann kamen die Evangelischen aus dem Norden. Es kam Tante Alma aus Stettin, eine ältliche, dürre Postangestellte, die Sächsisch sprach und sich schon Mitte 30 aus ihrem Telefonistinnenberuf klug zurückgezogen hatte. Sie lebte seitdem von einer unsagbar schmalen Pension, allein mit ihrer Katze, hatte den Geiz einer alten Jungfer zu hoher Kunst entwickelt, hatte den Stolz einer frühen deutschen Staatsbeamtin dazugetan und belehrte uns immer, dass wir alle viel zu verschwenderisch lebten. Sie sammelte damals Staniol und Altpapier für die Wehrmacht. Ohne Sparsamkeit, sagte sie, könne kein Staat gedeihen. Dann kam Onkel Hans und Tante Eva aus Hamburg-Eidelstedt, Herr und Frau Korvettenkapitän, denen man die Abenteuer der Tropen noch ansah. Sie hatten gelbe, lederne Haut und wirkten sehr spitz und hart und zeigten einen Anflug von hanseatischer Kaltschnäuzigkeit. Sie griffen den ganzen Tag nervös nach Rädchen, wie Tante Eva das Kettenrauchen nannte, und verbreiteten in unseren engen Stuben einen fremdartigen, würzigen Geruch von Welt. Sie suchten nicht Weihwasserbecken, sie verlangten nach Whisky. Tante Alma fand das alles Verschwendung. Und beide Linien, in schwarzen Sonntagsstaat gehüllt, beäugten sich misstrauisch, hatten bisher nur voneinander gehört und lagen sogleich auf der Lauer, wer wohl dem anderen eine schwache Stelle bieten würde. Die Katholischen waren trotz ihrer größeren Zahl spürbar unterlegen. Etwas Schlampiges und Schlawinerhaftes umgab sie. Sie hatten wohl zu viel Herz und zu wenig im Kopf, und das ließen die Evangelischen, bei denen es umgekehrt war, mit kleinen spöttischen Wendungen sie hämisch spüren. Onkel Hans aus Neuzelle und Onkel Hans aus Hamburg aber verband auch Gemeinsames. Sie waren zum Beispiel beide in der Partei, der eine aus Loyalität, der andere aus Überzeugung. Sie trugen ihre Abzeichen zur Beerdigung stolz auf dem rechten Mantelaufschlag, damit man in der großen Stadt nicht meine, sie seien nur irgendwer. Es schien mir in diesen Tagen, dass das Hakenkreuz bei Onkel Hans, dem Katholischen, viel freundlicher und vertraulicher wirkte. Bei Onkel Hans, dem Evangelischen, war es ein anderes Zeichen. Da wirkte es kalt und fremd und kam aus dem Norden, und sie alle befürchteten, bevölkerten nun unser kleines Haus, das mit einem Mal voll Leben und Geschäftigkeit war. Sie verlangten Betttücher, Decken und Nachttöpfe, wollten Zeitungen lesen und Radio hören, sprachen gelegentlich von der Heimkehr der Ostmark und dass sich nun endlich der Jugendtraum des Führers in Wien erfüllt habe. Dazwischen wurden Kränze gebracht und Blumengebinde mit großen Schleifen ins Haus gereicht. Von so viel Tannengrün roch es weihnachtlich und zwischendurch nahm meine Mutter im Herrenzimmer Kondolenzbesuche entgegen. Tante Alma schlief in Ursulas Bett und ich musste in die Küche ziehen, weil die feineren Flickschuhs, die mit dem Ordinariat korrespondierten, in meinem Zimmer nächtigen wollten. Es wurde ein langes und unvergessliches Familienfest, das seinen Höhepunkt, wie immer in solchen Fällen, erst nach der Beerdigung fand. Man pflegt da zum Leichenschmaus einzukehren, aber meine Mutter hatte zusammen mit einer Dienstfrau und Tante Alma alles zu Hause gerichtet. Es entsprach dem Geist der Familien, in einer so großen Stunde nichts Fremdes und nur Geschäftliches in der Stadt zu mieten. Wir hatten immer allein und still in Eichkamp gelebt. Meine Mutter hatte früher jeder Ankündigung eines Verwandtenbesuches mit einer eiligen Depesche entgegengewirkt, die von ihrer Krankheit leider in diesen Tagen kündete. So war durch viele Jahre niemand zu uns vorgedrungen. Wir hatten wie in einer belagerten Stadt, wie in einer geschlossenen Gesellschaft gelebt und waren ganz unter uns geblieben. Das war nun aus. Die Burg war zerbrochen, das Tor war auf und von überall strömte über Ursulas Totenbett Familie ein, ergoss sich über alle Flure, saß in allen Zimmern, blieb in der Küche haften, kletterte die Treppen hoch, trat zum Garten hinaus, stand vor der Haustür, Familie quoll jetzt aus allen Ritzen und schuf drangvolle Enge. Damals lernte ich das Glück der Nächstenliebe kennen, die tröstende Kraft der Großfamilie, von der wir uns leider immer mehr entfernen. Am späten Nachmittag, so gegen 5, erreichte das Fest seinen Höhepunkt. Unser Esstisch war ausgezogen worden und gab eine kleine Festtafel her, die jetzt freilich schon in eine wilde und zugleich genussreiche Auflösung überzugehen drohte. Weingläser und Kaffeetassen standen wirr herum. Nie war es so glänzend, so festlich und verschwenderisch in unserem Esszimmer zugegangen. Die feinen Kristallgläser und das Meißner Porzellan, die Spargelservice und die Silberplatten, die jahrzehntelang unsere Anrichte als kunstvoller Auslagen starr geschmückt hatten und unzählige Male abgestaubt worden waren. Sie wurden nun rücksichtslos in Gebrauch genommen. Der Tod der Tochter schenkte ihnen Leben. Draußen in der Küche standen die mit schwarzem Leder bezogenen Besteckkästen herum, aus deren roten Kissen man kostbare Silbermesser und Gabeln aus jahrzehntelangem Schlaf erweckt hatte. Es zeigte sich nun, dass wir über einen beträchtlichen Wohlstand verfügten. Hochzeitsgeschenke meiner Eltern kamen nach 24 Jahren zur ersten Wirkung. Serviettenringe aus schwerem Silber, in die altmodisch geschnörkelt die Zahl 1914 eingraviert war. Da gab es von innen vergoldete Schöpflöffel mit Monogramm, die ich noch nie gesehen hatte, und viele Kompotteller aus schwerem Kristall, die meine Mutter aus lange verschlossenen Schränken freigab. Onkel Hans, der Katholische, war in wehmütiger Rotweinlaune. Sein Schmerz war gedämpft, die Trauer verklärt. Wie immer nach gutem Essen breitete die stille Besinnlichkeit aus. Es kam noch hinzu, dass er direkt gegenüber von Pater Ambrosius saß, der den Bitten meiner Mutter nicht hatte widerstehen können und wenigstens auf einen Sprung zu uns gekommen war. Und nun saß der fromme Salesianer wie ein kleines geistliches Prunkstück in unseren vier Wänden, saß demütig an der Seite meiner Mutter, wie sie es immer geträumt hatte. Sie saßen einträchtig da, wie Franz und Clara einst in Assisi, und alles wäre sicherlich gut gegangen, wenn sich nicht plötzlich Onkel Hans erhoben hätte. Er stand mit einer schwerfälligen und prustenden Gebärde auf und zeigte zunächst auf seinem Bauch eine schwere Goldkette, an der drei Hirschzähne bräunlich baumelten. Sein Gesicht war gerötet und glänzte vom festlichen Schweiß. Er wischte sich mit der zerknüllten Serviette über das Gesicht, klopfte an sein Glas, legte die Zigarre weg und erhob dann das Glas mit der rechten. Hochwürden, hörte ich ihn mit tiefer, gurgelnder Stimme sagen, wir wollen jetzt unserer lieben Verstorbenen gedenken, die nun im Himmel ist, durch ihre Hilfe. Dann setzte er das Glas ab, nestelte in der Hosentasche, zog eine braune, glänzende Geldbörse heraus, blätterte darin und entnahm ihr einen Schein 50 blanke Mark, die er einen Augenblick zugleich vertraulich und triumphierend im Kreise herumzeigte. Dann legte er den Schein demütig auf Pater Ambrosius' Kuchenteller, legte eine Kuchengabel darüber und sagte: »Hochwürden, ein Requiem für Ursula.« Pater Ambrosius wollte wohl noch bescheiden abwehren, aber er kam nicht mehr dazu, denn plötzlich musste etwas mit mir geschehen sein. Ich muss wohl lautlos zusammengesackt sein und klatschte plötzlich mit meinem Kopf hart auf ein Kristalltellerchen, das hell klirrend zur Seite sprang und eine Weile auf unserem hölzernen Fußboden lustig tanzte. Es war ein rasender Krampf in mir. Vom Magen her zog sich alles zusammen, würgte und presste nach oben. Mein Oberkörper krümmte sich nach vorn und dabei muss ich wohl für eine Sekunde bewusstlos gewesen sein. Denn als ich wieder zu mir kam, sah ich, dass ich mich quer über den Tisch erbrochen hatte. Da lag braun gefärbtes, feucht auf weißem Linnen und erinnerte mich sofort an Blut im Kissen. Das Braune sickerte langsam ein, zog Kreise und als ich seinen sauren Geschmack im Munde spürte, erschrak ich und dachte: Blut, so kann nur Blut im Munde schmecken. Ich riss mich hoch, warf den Stuhl um und lief besinnungslos hinaus, hinaus aus dem Esszimmer, hinaus aus der Küche, lief in den Garten und blieb dort irgendwo an einer Holzbank stehen. Die Stille eines Frühlingsabends lag über den Gärten. Es roch nach frischem Gras und blaue Stiefmütterchen standen in voller Blüte. Im Nachbargarten sprengte jemand junge Salatbeete, Sperlinge zogen schon durch den weiten blauen Himmel und irgendwo klingelte ein Radfahrer, ein helles und freudiges Bim-Bam, Eichkamper Abendfrieden. Da sehe ich, wie sich die Küchentür öffnet, wie meine Mutter heraustritt, gefolgt von Onkel Hans, dem Katholischen, ihrem Bruder. Sie stützt sich auf ihn, beide sind schwarz umflort und kommen mir immer näher. Ich kann nicht mehr ausweichen, ich kann nicht mehr fliehen, ich kann nichts mehr rückgängig machen. Ich spüre Blut im Mund, da kommt die Familie, deine Familie, sie werden dich töten. Sie haben mich gesehen, sie kommen immer näher und ich höre, wie meine Mutter zu ihrem Bruder sagt: Aber Hans, schließlich war es deine Schwester und ich denke ja richtig, natürlich, sie ist deine Schwester gewesen. Und bei diesem Gedanken spüre ich, wie plötzlich etwas in mir zerspringt, zerbricht, kaputt geht. Mein Stolz, mein Hochmut und meine Kälte. Zum ersten Mal nach 3 Wochen weicht diese böse und schreckliche Erstarrung von mir. Zum ersten Mal fühle ich Schmerz, richtigen, einfachen Schmerz in mir. Alles kommt plötzlich ins Gleiten und Rutschen. Ein Gefühl von Schwindel befällt mich. Ein Abgrund ist da. Ich falle und falle und falle immer tiefer, falle durch lauter Schächte der Vergangenheit. Gleich werde ich aufschlagen. Ich bin wieder ein Kind, möchte wieder weinen wie ein Kind, möchte heulen wie ein Kind, möchte traurig sein wie ein Kind, möchte sein wie alle anderen Kinder auch. Das zerbrochene Haus von Horst Krüger und von ihm selbst gesprochen. Er war vollkommen anders. Es war wie eine Opiumhöhle der Armen. Alles nur Bretter, Kisten, zerfranste Stoffe, Kissen, Teppichfetzen und viele zerlesene Bücher am Boden. Es gab keinen Tisch, keinen Stuhl. Alles war auf dem Fußboden ausgebreitet. Eine Welt zum Hocken, zum Liegen, zum Schlafen. Unter dem Fenster war etwas Bettähnliches eingerichtet. Eine Matratze mit vielen Kissen und wirren Decken lag da auf dem blanken Boden. In der Ecke brodelte ein Samovar.